Sicherlich. Dann ist aber auch vieles andere in der Bibel, vielleicht das meiste und die Hauptsache, gefälscht. War die heilige Stadt Gottes zwischen zwei Meeren vielleicht die höchst merkwürdige, sagenhafte Hauptstadt des versunkenen Atlantis? Das ist der versunkenen atlantischen Insel Atlantis, mit der sich seit Jahrhunderten eine Reihe von Gelehrten beschäftigt. Ist dieses Atlantis etwa das Paradies der Bibel? Wir rücken von der Paradiesgeschichte vor zur Geschichte der jüdischen Opfer und Priester, zu der von der Bibel beglaubigten Menschenopfern, zu den Menschenschlechtereien und zur Menschenfresserei der Hebräer. Wie kommt es, dass die Kultusgebräuche der Hebräer so merkwürdig gleich sind denen der atlantisch-amerikanischen Indianer? Belege siehe Gillany, die Menschenopfer bei den Hebräern, Braunschweig 1842. Sind die Juden Indianermischlinge? Wie kommt es, dass die spanischen Eroberer Mittelamerikas zu ihrem Erstaunen dort Kultusgebräuche der katholischen Kirche, Taufe, Abendmahl, Weihwasser, Papsttum, Priesterkleidung, Kreuz, Beichte, Sündenvergebung finden konnten, obwohl doch Amerika Jahrtausende vorher nie mit Europa in Verbindung getreten war? Wie kommt es, dass man dieselben Einrichtungen und Gebräuche in Tibet, in Asien, im Buddhismus wiederfinden konnte, ohne dass vorher eine Berührung der Christen mit den Tibetanern stattgefunden hatte? Wenn es geschichtliche Tatsache ist, dass es Taufe, Abendmahl, Beichte, Absolution, Weihwasser, Rosenkranz, Priesterhierarchie schon längst vor der katholischen Kirche gab, woher hatten dann Tibetaner, Vorderasiaten, Mexikaner und Ägypter dieses vorgeschichtliche katholische Christentum? Ist dann ihr äußeres Christentum älter als das der römischen Kirche? Oder ist dieses gar die Fortsetzung des amerikanisch-indianisch-jüdisch-tibetanischen Kultus? Wenn Bilder eines Gekreuzigten schon längst vor Christus bei Azteken und Ägyptern vorhanden waren und verehrt wurden, wie steht es dann mit Jesus? Hat er wirklich vor 1900 Jahren gelebt? Wann dann? Wenn nordische Sagen auf eine gekreuzigte hohe Persönlichkeit schon längst vor Christus hinweisen, wer ist dann der vorgeschichtliche Christus und was ist die geschichtliche Wahrheit bezüglich seiner Person? Hat er wirklich in Palästina gelebt? Oder wo sonst und wann? Warum hat dann das Judentum hinsichtlich seiner Person Geschichtsfälschungen betrieben und zu welchen Zwecken? Wenn nun das uns gelehrte Christentum historisch nicht haltbar ist und die römische Kirche tatsächlich nur eine Fortsetzung aztekisch-buddhistisch-hebräischen Heidentums wäre, sind denn dann nicht im Namen eines gefälschten Christentums von Karl dem Großen an bis in die Gegenwart herein ungeheure Verbrechen an unserem Volke und am Germanentum begangen worden? Ist dann nicht die Spaltung der Germanen in Konfessionen und deren gegenseitige Bekämpfung ein Wahnsinn? Und wie erklärt sich die höchst merkwürdige Tatsache, dass die Evangelien Buddhas, dem Evangelium Christi, so ähnlich sind, oft fast im Wortlaut gleich, obwohl sie etwa 500 Jahre älter sind? Welche Evangelien sind die ursprünglichen? Hat Jesus vom Buddha entlehnt oder dieser von einem Jesus, der vor ihm lebte in altersgrauer Zeit? Warum stimmt die Lebensgeschichte Buddhas mit der Jesu so auffallend überein? Welches Aussehen hätte die deutsche Geschichte, Kultur und Politik bekommen? Welche Wendung der Weltkrieg, wenn das gefälschte Christentum des aztekisch-jüdisch-tibetanisch-römischen Papststaates nicht in Deutschland Fuß gefasst, wenn das deutsche Volk seine eigene Kultur weiterentwickelt hätte? Welches Aussehen wird unsere Politik und die Lage des Germanentums erhalten, wenn die geschichtlichen Tatsachen aufgedeckt werden und nicht mehr falsche, betrügerische Lehren unser Tun und Lassen bestimmen, unsere Kraft lähmen und uns an der notwendigen Einigung verhindern? Nach dem bisherigen ergibt sich von selbst die Frage, Was ist es dann mit der Bibel? Ist sie wirklich Gottes Wort? Oder besteht sie aus uralten, für die Zwecke des Judentums umgefälschten Geschichtsberichten aus grauem Altertum? Wer sind die ursprünglichen Verfasser? Wer die Juden? Im Vorstehenden geben wir nur eine kleine Auslese von Fragen wieder, die sich dem Denkenden aufdringen müssen, das Leben der Germanen aufs Tiefste berühren und von allergrößter Bedeutung für das inner- und außenpolitische Leben, also grundlegend für die Zukunft des deutschen Volkes sind. Auf die Lösung dieser Fragen wurde bisher ungeheuer viel Fleiß verwendet. Es sei nur an die Veröffentlichungen von Döllinger, von Bugge, Delitzsch, Niemojewski, Drews, Chamberlain, Stuhl und andere erinnert. Aber eine befriedigende Lösung wurde noch nicht gefunden, teils weil nur Teilfragen erörtert wurden, teils weil die Verfasser auf dem Boden der biblischen Berichte standen, teils uralte, einschlägige Sagen und Geschichten anderer Völker außer Acht ließen. Hier soll nun der Versuch gemacht werden, unter Zuziehung der Astronomie, Geologie, Paläontologie, Anthropologie, Rassenkunde und der neueren Geschichtsforschungen die Berichte der Bibel mit der deutschen Edda und den uralten Sagen der Völker der Erde in Zusammenhang zu bringen. Dabei werden wir vielfach auf den untergegangenen Erdteil Atlantis, der in der Vorzeit ein Haupt- und Glanzpunkt der germanischen Kultur war, zu sprechen kommen. Vielleicht gelingt es uns, in das Dunkel von Irrtum, Fälschung und Betrug, welches das deutsche Volk und die Germanenwelt umgibt, Licht zu bringen und ihm damit den Weg zum Wiederaufstieg zu bahnen.